Hi friends. Hallo Freunde. I hope you are being edified and you are enjoying these lessons from the last days of the life of Jesus. Ich hoffe, dass du ermutigt bist und dir diese Lektionen über die letzten Momente im Leben von Jesus gefallen. Or the last moments, we should say. Oder besser gesagt, die letzten Momente. You know, and then of course there is the whole story of Jesus being betrayed and he tells the disciples. Dann kommt die Geschichte, wo Jesus verraten wird und er es seinen Jüngern erzählt. You know, and then Jesus predicts the denial of Peter. Dann sagt Jesus den Verrat von Petrus voraus. And I don't really want to go into that because it's just told the story of what's actually happening. Darauf möchte ich nicht näher eingehen, denn es wird die Geschichte erzählt, was wirklich passiert ist. But then, and in the middle of all of these things, Jesus saying that I will be denied and I will be betrayed. Mitten in diesem ganzen Geschehen sagt Jesus, dass er verraten und verleugnet werden wird. Jesus uses a Greek word three times. Jesus benutzt dreimal ein griechisches Wort. It's a Greek word, it's allelon. Das griechische Wort ist allelon, which is in my understanding possibly one of the most important words when it describes the true judge of Jesus Christ. Das nach meinem Verständnis möglicherweise eines der wichtigsten Worte ist, wenn die wahre Gemeinde von Jesus Christus beschrieben wird. And it's the word that means one another. Das Wort bedeutet einander. So in verse 34, Jesus is literally telling them that everything is changing now. In Vers 34 sagt ihnen Jesus wortwörtlich, dass sich jetzt alles verändert. What do you mean everything is changing? Was bedeutet es, alles wird sich verändern? Jesus said, I'm going to now give you a new commandment. Jesus sagte, ich gebe euch ein neues Gebot. If I give you a new commandment, that means the old one doesn't count anymore. Wenn ich ein neues Gebot gebe, bedeutet das, dass das alte Gebot nicht mehr gültig ist. If I say, Daniel, I will give you now the new instructions for how to run EPS. Wenn ich sage, Daniel, ich gebe dir jetzt die neuen Instruktionen, wie wir die Schule EPS leiten. What does it mean? Was bedeutet das? It means that these are the new instructions. From now on, that's what you follow. Es bedeutet, dass dies nun die neuen Anweisungen sind. Ab jetzt folgst du diesen Anweisungen. You know, it's very interesting. Why did Jesus not say it earlier? Es ist sehr interessant. Warum hat Jesus dies nicht früher gesagt? If love is so important, why didn't Jesus say to them in the beginning of the ministry, guys, everything we do is based on love? Wenn Liebe so wichtig ist, warum hat er es nicht am Anfang seines Dienstes gesagt? Leute, alles was wir tun, basiert auf der Liebe. We don't know why, because the Bible doesn't tell us. Wir wissen nicht warum. Die Bibel sagt es uns nicht. But I believe at the very end of the life of Jesus, he wanted to really emphasize that, guys, this is the key to everything. Aber ich glaube, dass Jesus ganz zum Schluss seines Lebens wirklich betonen wollte, hört zu, Leute, dies ist der Schlüssel zu allem. In fact, the Apostle John uses that in his letter. Der Apostel Johannes verwendet es in seinen Briefen. So, here's what Jesus says in verse 34. I now give you a new commandment, love each other just as much as I have loved. Da sagt Jesus in Vers 34, deshalb gebe ich euch jetzt ein neues Gebot. Liebet einander so sehr, wie ich euch geliebt habe. Do you know what's really, I think, beautiful? Weißt du, was wirklich schön ist? That Jesus did not say, I give a new commandment, love each other. Dass Jesus nicht sagte, ich gebe euch ein neues Gebot, liebet einander. He did not even say, I give a new commandment, love each other with agape love and study this. Er sagte nicht einmal, liebet einander mit der Agape-Liebe und studiert sie. In simple words, Jesus said. In einfachen Worten sagte Jesus. I modeled. And that's how you do it too. Ich lebte es vor und so macht ihr es auch. You know, he didn't just say, he didn't give them a Bible teaching. He said, I showed you how to do it. Do it just how I did it. Er gab ihnen nicht eine biblische Lehre. Er sagte, ich habe euch gezeigt, wie es geht. Macht es genauso, wie ich es gemacht habe. You know, now think about that whole context. Denk über diesen ganzen Kontext nach. This all was within a very short moment. It was in the same evening. All dies ereignete sich in einem sehr kurzen Zeitrahmen, alles am gleichen Abend. So Jesus said, I'm about to leave here. I have a deep desire to tenderly express the fullest love. Jesus sagte, ich werde euch bald verlassen. Ich habe ein tiefes Verlangen, liebevoll die vollste Liebe zum Ausdruck zu bringen. He serves them. Er dient ihnen. He knows that they are about to betray and deny him, and he doesn't reject them. Er weiß, dass sie ihn bald verraten und verleugnen werden, und er weist sie nicht zurück. Offers the new covenant to everybody in the room. Er bietet den neuen Bund an allen die im Raum waren. He shows them that their heart is completely towards them, even though they are messed up. Genau, das stimmt. In der Room, ich verstehe das nicht richtig. Er zeigt ihnen, dass sein Herz völlig für sie schlägt, sogar wenn sie durcheinander sind. And then he says, guys, from now on the rules change. Und dann sagt er, Leute, von diesem Moment an ändern sich die Regeln. The new rule is that you don't just love each other. Die neue Regel ist, dass ihr euch nicht nur liebt. The new rule is that I am the standard of how you love. Die neue Regel ist, ich bin der neue Standard, wie ihr liebt. If we would only take this one lesson to heart. Wenn wir uns doch nur diese eine Lektion zu Herzen nehmen würden. As I have loved you, that's the new rule. Wie ich euch geliebt habe, das ist die neue Regel. Oh my God, if this one lesson we could learn. Oh mein Gott, wenn wir doch nur diese eine Lektion lernen könnten. I sat with a very, very wonderful friend of mine. Ich saß mit einem sehr, sehr guten, wundervollen Freund von mir zusammen. He started a church in Colorado. Er gründete eine Gemeinde in Colorado. He's just such a wonderful friend. Er ist so ein wunderbarer Freund. And he's gone through a very difficult time with this church of fighting and arguing and splitting. Er ging mit seiner Gemeinde durch sehr schwierige Zeiten. Die Gemeinde stritt, bekämpfte und spaltete sich. And you know, I'm kind of like, I have a fatherly role to the church. Ich habe eine Art väterliche Rolle in dieser Gemeinde. And you know, we sat together and we talked. Wir saßen beisammen und sprachen. And somehow we talked about the most important thing is not that you all agree about everything. Und wir sprachen darüber, dass es nicht das Wichtigste ist, mit allem übereinzustimmen. But that we love. Aber dass wir lieben. And he said a sentence that really hit me. Und er sagte einen Satz, der mich wirklich traf. He said, Reinhard, Jesus really, as a church, only gave us one single job description. Er sagte, Reinhard, Jesus gab uns als Gemeinde wirklich nur eine einzige Stellenbeschreibung. Love one another. Liebet einander. And we can't even do that. Und wir können nicht einmal das umsetzen. We've messed up pretty bad on that one. Das haben wir wirklich verbockt. So we boast on our achievement. Wir rühmen uns unserer Errungenschaften. Numbers and figures and what we have done for Jesus. Zahlen und Ziffern und was wir für Jesus getan haben. And all the time forgetting that just as he modeled, that's the way we love. Und die ganze Zeit vergessen wir, dass so wie er geliebt hat, wir lieben sollen. That's a new rule. Das ist die neue Regel. So think about it. When Jesus says, guys, it's the end and now I have a new rule, he meant it very seriously. Denk darüber nach. Wenn Jesus sagt, Leute, das Ende ist nahe gekommen und ich habe eine neue Regel, so meint er dies sehr ernst. And it's not to love one another. Und es geht nicht darum, einander zu lieben. It's to take me as a model of love. Es geht darum, mich als Beispiel für die Liebe zu nehmen. You know, if we take this to heart. Wenn wir dies zu Herzen nehmen. And keep looking at Jesus, how he loved. Und Jesus anschauen, wie er liebt. And then say, that's the new rule. Und dann sagen, das ist die neue Regel. That's what I live by. So will ich leben. So many other problems would solve themselves. So viele Probleme würden sich von alleine lösen. See you tomorrow. Ich sehe dich morgen.